ist ein Superstar. Patte her, Rebel hat den Pott im Blut. Patte her, Stand der Dinge, Yoshi Wut. Patte her, gib mir deine Patte her, bevor ich dich fick. Oder ich mach den Schlitz auf und sag, suck my dick. Hol den Schwanz raus, tanz drauf. Ich bin der Boss, ein gelb-roter Chicano. Wer wollte Beef, Babo? Heute komm ich mit der Breitling her. Und mich interessiert diese Zeit nicht mehr. Früher, ich hatte 8000 Brüder. Doch fuck it, jeder einzelne war ein Lügner. Heute fahr ich 200 auf Autobahn und fresse Rapper auf mit Haut und Haaren. Lass gut sein, du ein Gangster, wie niedlich. Du machst ne Welle, doch lass, hier zieht's nicht. Die Ruhr liebt mich. Port 45, heute zerquetsch ich dein Kopf wie ein Pfirsich. Mach deine Welle heute woanders, du Hund. Oder es kackt deine Schelle plus ein Schwanz in dein Mund. Du sagst doch, du bist Baba. Wallah, ich bin krasser. Rap Rebel fickt deine Mutter wie dein Vater. Kurden, Stakler, bereit für den Angriff. Stand der Dinge, komm, marschiert mit. Rebel macht es gut, Mama. Patte her. Rebel ist ein Superstar. Patte her. Rebel hat den Pott im Blut. Patte her, Stand der Dinge, Yoshi Wut. Patte her. Chip. Rap Rebel, ich fress euch wie Lebblebbe. Ich bin back at the Chefsessel. Ich zerfetz Faggots bei mir schlecht. Rappen Gesetz brechen. Das hier ist mehr als ein Trend. Setzen und Headbangen. Das ist Wegsprengen. Das ist Next Level. Ich spitte wie ne AK und zeig euch, was ne Mac Tennis und Rap Texte, die sich in Backpack setz. Jetzt fest, setz, und mach Section mit 6 Lesben auf Jack Daniels. Ich bin Iller, Rebel, Rap Killer. Guck mich an, dieser Glanz, ja, ich bin super. Und mein Schwanz ist ein Hingucker. Ich hab einen Schwanz wie Rambo und tanz den Mambo. Und mach Fat Cash und hol dann ne Lambo. Danke, Babo. Und ich frage mich im Ernst, ob ich ein asozialer Kerl bin.